Okay, let's turn to Revelations 4. Schlagen wir zur Offenbarung Kapitel 4. Okay, Father in heaven, bless this word, we pray. Vater im Himmel, segne dieses Wort. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Revelations chapter 4, we're only going to read the first verse. Offenbarung Kapitel 4, und wir werden nur den ersten Vers lesen. After this I looked, and behold, a door was opened. Nach diesem, da sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. A door was opened in heaven. Eine Tür wurde im Himmel geöffnet. So after he showed, after John saw the revelation of the churches, nachdem Johannes die Offenbarung über die Gemeinden gehört hatte, seven different historical churches, sieben verschiedene historische Gemeinden, which represent seven different kinds of churches, also historische gegeben hat, die aber auch verschiedene Typen von Gemeinden seven different repräsentieren, kinds of believers, aber auch sieben verschiedene Arten von Gläubigen, in a progressive church age series, aber auch eine Abfolge der Kirchengeschichte. He says, and after these things, a door in heaven opened. Und dann sagte, nach diesen Dingen öffnete sich eine Tür im Himmel. And the first voice which I heard, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, was as it were of a trumpet, die war wie eine Posaune, talking with me, und die redete mit mir, which said, come up hither, and I will show the things which must be hereafter. Und sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. I'm going to take this opportunity to teach about the rapture of the church. Ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, über die Entrückung der Gemeinde zu lehren. This is the English word we use. The Greek word is harpazo. Das englische Wort, was dafür verwendet wird, ist rapture. Im Griechischen steht aber in der Bibel harpazo. And that's to harpoon. Und das ist die gleiche Wurzel drin wie im Harponieren. Actually, it means to grab someone. In einer hohen Geschwindigkeit einfach jemanden ergreifen. Rapture is also the word rape. It's to violently take. Aber mit Gewalt etwas nehmen. And the rapture of the church ends the church age. Entrückung der Gemeinde schließt das Gemeindezeitalter ab. And scholars believe that this first verse symbolically represents the rapture. Und die Schriftgelehrten glauben, dass dieser erste Vers symbolisch die Entrückung repräsentiert. Not everybody believes that. Das glauben nicht alle, now, aber doch eine ganz beträchtliche Zahl von Schriftgelehrten. Wenn wir da eine Linie einzeichnen, eine Zeitlinie, we have Acts chapter 2, the birth of the church. Dann finden wir in Apostelgeschichte 2 die Geburt der Gemeinde. Then we have our seven ages of the church. Dann finden wir die sieben Zeitalter der Gemeinde. Some of them overlapping, if not all of them somewhat overlapping. Einige überlappen sich, wenn das nicht gar so ist, dass sich alle in gewisser Weise überlappen. And the church is taken. Und dann wird die Gemeinde emporgehoben. 1 Thessalonians 4:17. Wie es beschrieben ist im 1. Thessalonicher 4:17. The Lord descends from heaven. Der Herr steigt herab vom Himmel. And at the sound of the trumpet. Und bei dem Klang einer Posaune. We are taken. We are harpazoed. We are raptured. Werden wir genommen. Wir werden wie mit der Harpune genommen. Ganz schnell. To meet the Lord in the air. Und wir werden genommen, um den Herrn in der Luft zu treffen. That's 1 Corinthians 15:51 as well. 1. Korinther 15:51. The two verses on we're gone. Das sind die beiden Verse, wo es sich darum dreht, dass wir zack weggenommen werden. Also in Matthew 24. Wir finden das auch in Matthäus Kapitel 24. We have this, where is it, Matthew 24, where we are in the twinkling of an eye. I think it's verse 38. Wo beschrieben ist, dass wir in einem Augenblick. I'm sorry. No, it says two are in the field and one is taken. Da wird beschrieben, wie zwei auf dem Feld sich befinden und einer genommen wird. I gotta find it. It's verse 40. Vers 40. Two are in the field and one is taken. Und da heißt es, dann werden zwei auf dem Feld sein. Einer wird genommen und einer gelassen, Jesus spricht. What that means is that the Lord returns in the clouds. Das heißt, dass der Herr in den Wolken wiederkommt. And he takes the church. Und er ergreift sich die Gemeinde. And two people are in the car driving and one is gone. Und zum Beispiel, da sind zwei Leute, die fahren Auto und der eine wird hinweggenommen. And this event will very much affect the world. Und das wird ein Ereignis sein, was eine starke Auswirkung haben wird auf die Welt. Especially where Christians are in leadership in countries. Insbesondere dort, wo Christen die Leitung innehaben in Ländern. Some countries won't be affected at all. Andere Länder werden vielleicht überhaupt nicht davon betroffen sein. The only thing that will be empty is their prisons. Das Einzige, was vielleicht leer sein wird, sind ihre Gefängnisse. And some unseen churches. Und vielleicht ein paar unsichtbare Gemeinden. But in the United States, there's important people who are believers. Aber in den Vereinigten Staaten, da gibt es wichtige Leute, die sind Gläubige. Now, there's a theory, there's a... First of all, we know that there's a 7-year period coming. Zunächst einmal, was wir sicher wissen aus der Schrift, es gibt eine 7-jährige Periode, die da kommen wird. Have you heard of this, the 7 weeks of Daniel? Habt ihr schon mal gehört von den 7 Jahrwochen Daniels? Anyone have never heard of this? 7 weeks of Daniel. Gibt es jemanden, der es noch nie gehört hat? 70 weeks of Daniel. Also die 70 Wochen Daniels, genau. 70 weeks of Daniel, very quick. Die 70 Wochen Daniels. Daniel chapter 9. In Daniel Kapitel 9. 70 weeks of years is determined to Israel. Da sagt er, 70 Jahrwochen sind Israel bestimmt. And it says after 70 weeks, a week is 7 years. Und eine Woche entspricht 7 Jahren. That makes 490 years is determined for the nation of Israel. Das heißt, 490 Jahre sind der Nation Israel bestimmt. And then the kingdom. Und dann kommt das Reich, das Königreich. And it said after 69 weeks, dann heißt es aber nach 69 Wochen, which is 483 years, also entsprechend 483 Jahren, the Messiah will be cut off. Wird der Messias, also da steht im Deutschen ein Gesalbter, abgeschnitten werden. And it says when the first stone goes into building the walls of Jerusalem. Und da ist beschrieben, dass wenn der erste Stein gesetzt wird, um Jerusalem wieder aufzubauen, under Nehemiah, und zwar, das ist der Wiederaufbau unter Nehemia, from that day, vor diesem Zeitpunkt an, vor diesem Tag an, 483 years exactly later, lassen sich 483 Jahre berechnen und dann genau 483 Jahre später, you can read books on this, und da kann man auch drüber Bücher lesen, Jesus is crucified. Zu diesem Zeitpunkt wird Jesus gekreuzigt. Like to the day. Und man kann es eigentlich auf den Tag sogar genau bestimmen. And 7 weeks are still missing. Aber es fehlen zu den 70 Jahrwochen immer noch 7. So what happened is the time clock stopped. Also was passiert ist, man kann gewissermaßen sagen, dass einfach die Zeit gestoppt wurde. When Jesus was crucified, the time clock of this 490 years stopped. Und man kann also sagen, dass diese Uhr, diese 490 Jahre zählt, einfach angehalten wurde. And it stopped for the church age. Und diese Uhr wurde angehalten, um das Zeitalter der Gemeinde einzuschieben. And when the church is taken out of the way, wenn aber die Gemeinde dann aus dem Weg genommen ist, the seventh week will start. Dann wird diese siebte Woche beginnen, um das dann vollständig zu machen. Maybe not necessarily on that day, but soon after. It will start. Vielleicht trifft das nicht auf den Tag genau zusammen, aber es wird dann direkt danach schon passieren. We're looking for the missing 7 years. Also wir schauen nach diesen fehlenden 7 Jahren. And this is Revelations chapter 6. Und diese finden wir eben in der Offenbarung Kapitel 6 through 19. Bis 19, eben die Beschreibung der 7 Jahre. Now, this 7-year period here, diese 7-jährige Zeitperiode, is called the Great Tribulation. Wird als große Trübsal bezeichnet. And it's broken into 3.5 and 3.5. Sie lässt sich aufteilen in 2 Hälften, und zwar zu jeweils 3.5 Jahren. If you read like Revelations 11, wenn man da Offenbarung Kapitel 11 zuliest, you will find also here in Daniel chapter 9, aber auch im Daniel Kapitel 9 ist diese Unterscheidung gemacht. It says in the midst of the 7 years. Da heißt es, dass inmitten dieser 7 Jahre. It says that Antichrist. Dass der Antichrist. Will blaspheme God. He will enter the temple. Er wird in den Tempel eintreten und wird Gott lästern. Now Antichrist is a big picture in Revelations. Der Antichrist ist eine bedeutende Person in der Offenbarung. Because in this time, In the second half of the tribulation, denn im zweiten Teil der Trübsalsperiode, you can read in Revelation 12, so könnt ihr das in Offenbarung Kapitel 12 lesen, is the great persecution of the Jew, of Israel. Da beginnt diese große Verfolgung, oder die größte Verfolgung Israels. Then you can read in Matthew 24, where the Lord says, when the abomination of desolation happens. Und da sagt der Herr in Matthäus Kapitel 24, wenn ihr das Gräuel der Verwüstung seht, flieht. Now, this is mentioned in Daniel 9. Das wird in Daniel Kapitel 9 erwähnt. The abomination is when Antichrist, dieser Gräuel besteht darin, dass der Antichrist, who is some political leader, der irgendwie ein politischer Führer ist, like he's like a Hitler, so ein bisschen vielleicht wie Hitler, but he has the personality of a John F. Kennedy, mit der Persönlichkeit eines John F. Kennedys vielleicht, and he deceives the whole world, eine Person, die ganze Welt verführt, and somehow he makes a covenant with Israel for 7 years, und irgendwie ist er in der Lage, einen Bund zu schließen mit Israel für 7 Jahre. You can read about this in Daniel 9. Und dieser Bund ist auch beschrieben in Daniel Kapitel 9. And he moves his troops into Israel to protect them. Und so schafft es seine Truppen in Israel zu stationieren, um eben Israel zu beschützen. And then takes over Israel. So gibt er jedenfalls vor. Aber dann übernimmt er Israel. Goes into the temple. Er geht dann in den Tempel, which is not built yet, but will soon be built. Der noch nicht steht, aber der sehr bald gebaut werden kann. Declares himself to be God. Er erklärt sich selbst als Gott. And you can read this in Revelation 13. Und das lässt sich in Offenbarung Kapitel 13 lesen. Where this the beast, he's called the beast. Wo dieses Biest, dieses wilde Tier, and he's got a false prophet, wie er beschrieben wird, und an seiner Seite der falsche Prophet, who calls down fire from heaven, der Feuer vom Himmel ruft, just like Elijah did, wie es damals auch Elia tat. And he points to the beast, und dieser falsche Prophet weist auf das Tier hin, and he says, worship him, und sagt, betet ihn an. Now this is a man who is indwelt by Satan. Der Antichrist ist eine Person, die von Satan bewohnt wird, he is Antichrist. Dämonisiert ist, oder wie soll man, Satan lebt, also Satan wohnt in ihm. Antichrist is spoken about in 1 John. Der Antichrist wird auch im 1. Johannes erwähnt. This event is very important, the abomination of desolation. Aber das Gräuel der Verwüstung, das ist ein wichtiger Moment. You find it in Matthew 24. Beschrieben in Matthäus 24. I believe it's verse 15. Vers 15. I gotta just check for you. Wir werden das eben nachprüfen. Okay, Matthew 24:15. Okay. Matthäus 24 Kapitel 24 Vers 15. It's mentioned in 2 Thessalonians. Aber auch erwähnt im 2. Thessalonicher Brief. Chapter 2. Kapitel 2. The abomination of desolation. Das Gräuel der Verwüstung eben durch den Antichristen. Because it marks the middle of the tribulation. Weil dieses Ereignis ja die Mitte der Trübsal kennzeichnet. And 42 months of persecution the Jews will go through. Und so werden die Juden durch 42 Monate der Verfolgung oder der harten Verfolgung gehen. A second Holocaust. Wie ein zweiter Holocaust. And after the 42 months, und nach diesen 42 Monaten, Revelations 19 occurs, tritt dann Offenbarung Kapitel 19 ein. And Jesus comes back to earth with all the armies of heaven and takes over planet earth. Wo Jesus dann wiederkehren wird mit all den himmlischen Heeren, um dann seine Herrschaft auf der Erde anzutreten, sie einzunehmen. A good principle here is before God does anything big, aber im Prinzip kann man hier sehen, bevor Gott etwas Großartiges tut, he always purges. Reinigt er. And all through history, when God did something big, he always purged first. Immer wenn Gott in der Geschichte etwas Großes getan hat, hat er zunächst doch erst eine Reinigung bewirkt. And I believe it's two, it says, I believe it's in Zechariah, it says, two out of three Jews will die. Und ich glaube, in Zechariah ist beschrieben, dass zwei von drei Juden dabei umkommen werden. As we study Revelations, you'll see that in the 7 year period, wenn man die Trübsalperiode genau betrachtet, in the first half, da wird man sehen, dass in der ersten Hälfte der Trübsalperiode, it says that a fourth of the world dies. Ein Viertel der Weltbevölkerung sterben wird. Fourth. Ein Viertel. That's over, it's like a billion and a half people. Das sind 1,5 Milliarden Menschen. And then soon after that, another third die. Und kurz danach wird ein weiteres Drittel der Menschheit sterben. In the first half of the tribulation, we have a half of the world's population dying. Also in der ersten Hälfte, der Trübzeitperiode, wird etwa die Hälfte der Menschheit umkommen. Das entspricht nach heutiger Rechnung 3 Milliarden Menschen. We think of the Holocaust of the 1940s. Wenn man an den Holocaust denkt von also 1940 herum, 6 million Jews. Da starben etwa 6 Millionen Juden. Vasily told me that they say 75 million Russians died. Der Pastor Vasily sagt, dass man sagt, dass etwa 75 Millionen Russen starben. So let's say 100 million people at least died in World War II. Und so kann man vielleicht sagen, vielleicht sind es 100 Millionen Menschen gewesen, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. But we're talking about 3 billion. Wir sprechen jetzt hier von einer Größenordnung von etwa 3 Milliarden Menschen. Which is 30 times the people that died in World War II. Das ist 30 Mal so viel wie sämtliche Menschen, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. This is big stuff. Und das ist einfach unfassbar. This is still yet future according to the Book of Revelations. Und das ist immer noch in der Zukunft zu erwarten, gemäß dem Buch der Offenbarung. The question for us. Die Frage aber für uns ist die, when is the church taken up? Wann wird da die Gemeinde herausgenommen? Some people believe at the end of the tribulation. Einige glauben, dass es erst am Ende der Trübzeitperiode so geschehen wird. We go through this. Und sie behaupten, dass wir da durch die Trübzeitperiode durchgehen würden. They use verses like John 16:33. Und sie verwenden dazu Verse wie Johannes 16, Vers 33. In this world you will have tribulation. Wo Jesus sagt, in dieser Welt werdet ihr Trübsal oder Bedrängnis haben. But this is the great tribulation. Aber dies ist überschrieben als die große Trübsal. This is Matthew 24:21. Zu finden Matthäus 24, Vers 21. Tribulation that will come on the planet that has never been before in all of history. Eine Trübsalsperiode, die da über die Erde ergehen wird, wie es sie nie zuvor auf der Erde gegeben hat. Now there's a big debate on this today, whether it's post tribulation. Und da gibt es große Debatten darüber, ob das die post That means we get raptured after. Das würde heißen, oder ist die Beschreibung, dass wir eben nach der Trübsalperiode whether we get raptured before, entrückt würden, oder eben Prätribulation, or whether we get raptured in the middle. Das wäre praktisch vor der Trübsal ist die Entrückung, oder ob die Entrückung so genau inmitten der Trübsal stattfindet. Pre and mid. Also es gibt die Lehre oder Leute, die einer nach Trübsalentrückung anhängen, einer Vortrübsalentrückung anhängen and oder inmitten der Trübsal die Entrückung annehmen. Two big ones are post or pre. Die großen Lager, die teilen sich in einen Glauben an eine Entrückung vor der Trübsal beziehungsweise an eine Entrückung nach der Trübsal. Okay. And I'm gonna just give my comments. Ich werde dazu jetzt meine persönlichen Kommentare geben. Now, in 1 Corinthians 15:51, im 1. Korinther 15, Vers 51, it says that da heißt es, when we get raptured, wenn wir da entrückt werden, in the twinkling of an eye, das geschehen mit einem Augenblick, mortality takes on immortality. Da heißt es, dass die Sterblichkeit Unsterblichkeit anziehen wird. So, point number one, Punkt Nummer eins, point number one is that all believers ist erstens become immortal. Alle Gläubigen werden in dem Moment unsterblich werden. And it says those who died in Christ first, und da heißt es auch, dass die, die in Christus zuerst gestorben sind, will be changed and they will rise first. Und die werden verwandelt werden und sie werden zuerst auferstehen. The dead will rise and then we which are alive will be caught up with the Lord too. Und da heißt es, die Toten Christus zuerst werden auferstehen, dann werden wir, die wir leben, mit dem Herrn entgegengenommen werden. Now watch this. Matthew 25, Matthäus 25, which goes with Revelations 19, Das parallel läuft zu Offenbarung Kapitel 19. Parable of the sheep and the goats. Da finden wir das Gleichnis oder die Parabel von den Schafen und den Ziegen. When the Son of Man returns. Wenn der Sohn des Menschen wiederkehrt. And sits on his glorious throne. Und auf seinem glorreichen Thron sitzt. He will separate the nations as a shepherd separates the sheep from the goats. Dann wird er die Nationen trennen wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. And he will put his sheep on his right hand. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten setzen. And he will put the goats on his left hand. Und die Ziegen zu seiner Linken. And he will say to the sheep, und er wird zu den Schafen sagen, I was hungry and you gave me something to eat. Ich war hungrig und ihr gab mir etwas zu essen. I was thirsty, you gave me something to eat. Ich war durstig und ihr gab mir etwas zu trinken. I was in prison, you visited me. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. I was sick. Ich war krank. And you gave me an aspirin. Und ihr habt mir ein Aspirin gegeben. And then he'll say to the goats. Dann wird er zu den Ziegen auf der anderen Seite sagen. I was thirsty. You gave me nothing to drink. Ich war durstig. Du gabst mir aber nichts zu trinken. And then he says, depart from me. Dann wird er sagen, weicht von mir. And the others, he says to the sheep, he says, enter into my kingdom, prepared for you from the foundations of the earth. Aber zu den Schafen wird er sagen, tretet ein in mein Königreich, was euch bereitet ist vor Anbeginn der Welt. Okay, so when the Lord returns, also wenn der Herr wiederkehrt, at the end of the tribulation, am Ende der Trübsalphase, he judges the nations. Dann richtet er die Nationen. The half of 6 billion or 7 or 8 billion that did not die. Also diese Hälfte von den 6 Milliarden Menschen, wenn man heute annimmt, die nicht gestorben and sind. The nations come before him. Und sie werden die Nationen vor ihn treten and müssen. He judges them. Also hier auf der Erde und er wird sie richten. The ones who are judged as unbelieving. Und die als ungläubig da beurteilt werden. And what did he say? He says, if you did it to the least of these, my brethren, you did it unto me. Und er sagt da ganz genau, wenn ihr es den geringsten meiner Geschwister oder Brüder getan habt, dann habt es mir getan. What's he talking about? Worüber spricht er? What was your attitude toward the Jewish nation? Die Frage ist, was war deine Einstellung gegenüber der jüdischen Nation? It will be a real sign of faith in those days. Und das wird ein wirklich starkes Zeichen des Glaubens sein. Now watch. The people who are the sheep, die Menschen, die als Schafe bezeichnet werden, enter into the kingdom. Die treten ein in sein Königreich. And what must we realize here? Und was müssen wir da begreifen? They are mortal people. Na, damit sie da einkehren können, müssen sie doch sterblich sein. The sheep, point number two, aber die Schafe, Punkt 2, are mortal. Die sind sterblich. And some, let's say 3 billion and let's say 10% were sheep. Nehmen wir mal 3 Milliarden Menschen an und davon sind 10% Schafe. So 300 million people enter the kingdom. Nehmen wir mal an, das wären 300 Millionen Menschen, die dann in sein Königreich eintreten werden. The millennial reign of Christ, Moment, where Jesus rules on the earth. In dem Moment, wo Jesus dann hingekommen ist, um auf der Erde seine Herrschaft anzutreten und zu regieren. Let's just say 300 million enter the kingdom. Und sagen wir einmal, es sind 300 Millionen, die das But they are Königreich 300 betreten. Million mortal people. Aber es sind 300 Millionen sterbliche Menschen. And they begin to populate the earth again. Und sie werden dann die Erde wieder bevölkern und sich vermehren. Isaiah says, if one of these people dies at the age of 100, und Jesaja spricht darüber, wenn einer von diesen in einem Alter von 100 sterben würde, it will be a tragedy. Das wäre für sie eine Tragödie. Because God will change things. Gott wird Dinge so verwandeln oder and verändern. And these people, whatever God does, they will live through the millennium. Und diese Menschen werden durch das ganze Millennium, das heißt tausendjährige Reich, hindurchleben. Some are saying that God will restore the water canopy around the earth, possibly. Es gibt Leute, die behaupten, dass Gott praktisch diese Wasserhülle, die die Erde umgab anfangs, which dass er die wiederherstellen wird. Would make it possible for us just to keep living. Also so wie es war vor Noah, muss man sagen, damit es für uns möglich wird, wieder zu leben. Anyway, now watch this. Here's my question to you. Hier kommt meine Frage an euch. If the sheep, wenn die Schafe, are mortal, sterblich sind, and the rapture of the church changes everyone who is mortal to immortal, und die Entrückung ja alle, die sterblich sind, in Unsterbliche verwandelt. What would happen if you place the rapture at the end of the tribulation? Was würde da dann sein, wenn man die Entrückung an das Ende der Trübsalsperiode setzen würde? There's nobody left. Da ist ja niemand übrig, to enter the kingdom, der in das Königreich hineingehen könnte. Because all the believers got raptured. Weil ja alle Gläubigen entrückt wurden. So there's no one to the right hand of the Lord. Weil es dann ja niemand gibt, der zu Rechten des Herrn ist, also die He doesn't say he can't put the sheep to his right. Er kann seine die Schafe nicht zu seiner Rechten platzieren. Because the sheep are gone. Weil ja die Schafe schon weg sind. This is the biggest argument that I have found. Und das ist das stärkste Argument, was ich selbst gefunden habe. In 30 years. In 30 Jahren von Studium. Against the post-tribulation theory. Gegen das Argument oder gegen die Theorie der Nachentrückungslehre. It just cannot be there. Es kann einfach nicht so sein. So it has to be in the middle or in the beginning. Also muss die Entrückung entweder am Anfang oder in der Mitte geschehen. Now the argument that it's in the beginning. Aber das Argument dafür, dass das eigentlich vorher stattfinden muss. Revelations 3:10. Offenbarung 3:10. He said to the church. Philadelphia. Er sagt der Gemeinde von Philadelphia. I will take you out of. Er sagt, ich werde euch da herausnehmen. Ek in the Greek, out of. Ek, also Epsilon Kappa. The time that is to try the whole earth. Ich werde euch herausnehmen aus dieser Zeit der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis sich erstreckt. Some people say, yeah, that's right. You see, in the middle, he'll save us from the last half. Und einige sagen, ja, genau so ist es. Er wird uns von der letzten Hälfte der Trübsal bewahren. But if you read Revelation 6 and 7, you're already losing a half of the world's population in the first half. Aber wenn man da Offenbarung Kapitel 6 Vers 7, Kapitel 6 und 7 liest, dann können wir ja sehen, dass bereits die Hälfte der Bevölkerung in der ersten Hälfte der Trübsal verloren geht. Also Punkt 2. The Lord's return is imminent. Die Wiederkehr des Herrn, die steht eigentlich direkt bevor. You know what that means? It will happen suddenly. Es wird ganz plötzlich geschehen. For all of church history. Und zwar in der gesamten Kirchengeschichte. All of church history has believed that Jesus can come back today. Die gesamte Kirchengeschichte hindurch wurde eigentlich geglaubt, dass Jesus zu jeder Zeit hätte wiederkommen können. If you put it at the middle. Also wenn man das dann aber in die Mitte platzieren würde, then everyone who ever believed in the Lord's coming, dann würde jeder, der da an das Wiederkommen des Herrn geglaubt hat, as a thief in the night, dass Jesus wiederkommen würde wie ein Dieb in der Nacht, Matthew 24, beschrieben Kapitel 24, I think it's verse 32, ich glaube Vers 32, Matthäus, as in the days of Noah, wo beschrieben ist, also dass es geschehen wird wie in den Tagen Noahs, verse 38. Vers 38. As in the days of Noah, so shall it be with the coming of the Son of Man. So wird es sein beim Kommen des Sohnes Menschen. They were eating and drinking. Sie sind da einfach am Essen und am Trinken. Having a wonderful life. Haben ein wunderbares Leben. They did not know. Aber sie wussten nicht. Until the flood came. Dass es passieren würde, bis die Flut über sie einbrach. If you put the rapture in the middle. Wenn man aber die Entrückung da in die Mitte platziert, you lose this effect. Dann fehlt dieser Wirkung. Because it's going to be very, very clear, very soon that Revelation 6 and 7 has started. Denn dann wird es also sehr bald klar sein, dass ja die Offenbarung Kapitel 6 und Kapitel 7 sich bereits zu erfüllen begonnen hat. The seals and the scrolls are opening. Dass die Siegel und die Rollen sich geöffnet haben. It says in Revelation chapter 7. Da ist in Offenbarung Kapitel 7. And this is just all from memory. Das ist jetzt alles aus Erinnerung heraus. It's verse 17. Vers 17. I used to study this stuff like crazy. It says that they will hide themselves. Where is that? Is it 6:17? The great day of the Lord. Here, look, 6:17. Revelation 6:17, it says they will hide themselves in caves. 6:16. Sie werden sich sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Yeah, from the wrath of the Lamb. Sie bitten darum, dass sie verborgen werden vor dem Zorn des Lammes. For the great day of his wrath is come. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. So it's already recognized at the beginning of the 7 years. Also es wird direkt erkannt werden, schon am Anfang dieser 7 Jahre. That the wrath of God is falling on earth. Dass der Zorn Gottes auf die Erde herniedergeht. So if we put the tribute, if we put the rapture in the middle, wenn wir also die Entrückung direkt in der Mitte platzieren, how do we have the effect of Matthew 24:38 with Noah? Wie könnte sich denn dann Matthäus 24:38 verwirklichen, wo es davon Noah spricht? Because as in the days of Noah, life, people were just partying and having fun. Das so geschehen würde wie in den Tagen Noahs, wo die Leute einfach Feste feierten und Spaß hatten. Making fun of Noah for 120 years. Und 120 Jahre sich einfach ihren Spaß trieben mit Noah. And then one day Noah got up and just walked into the ark. Aber Noah dann eines Tages einfach in die Arche hineinging. Looked out. Herausschaute. And God closed the door. Und Gott die Tür verschloss. And then it came. Und dann kam die Flut. It started raining and raining and raining. Und regnen. And it came upon these people so suddenly. Und so plötzlich ergoss sich das dann über diese Menschen dort. And this is the only time, if we put the rapture at the beginning. Und die einzige Möglichkeit ist eben, dass wir die Entrückung praktisch an Anfang stellen. Now from Revelations 4, you till 19, you don't hear about it till the actually. Basically, to the end, you don't hear about the church. In Offenbarung 4 bis 19, eigentlich bis zum Ende, kann man eigentlich nicht direkt hören von der Gemeinde. You hear about the bride. Man hört von der Braut. But surely from 6 to 19, there's no, you hear nothing about the church. Am Ende, aber von 6 bis 19 ist keine Erwähnung der Gemeinde. And is it a coincidence that in chapter 4, verse 1, it says a door was opened and God said, come up? Und ist das dann ein Zufall, wenn dann auf Offenbarung Kapitel 4 es heißt, eine Tür öffnete sich und es heißt, komm herauf hierher? Is it symbolically speaking of the rapture of the church? Ist das nicht eine symbolische Bedeutung und dass es eben von der Entrückung der Gemeinde spricht? So we're living today, 2007. Und so leben wir jetzt im Jahr 2007. This tribulation is coming. Diese Trübsalsperiode wird kommen. As sure as we're sitting here, so sicher wie wir hier sitzen. Revelation 6 through 19 is still coming. Offenbarung Kapitel 6 bis 19, das wird noch kommen. And then 20 to 22. Und dann aber auch die Kapitel 20 bis 22. We read about the white throne judgment and the kingdom that's coming. Wo dann beschrieben wird das weiße Throngericht und aber auch das Königreich. Was kommen wird. And we are living some time here before this time. Und wir leben irgendwo in diesem Zeitraum, irgendwo da vor diesem Moment. And we have the same expectation that all of church history had. Wir haben die gleiche Erwartung, wie es die gesamte Kirchengeschichte immer galt. That he could come tonight. Dass er jederzeit kommen könnte. Because könnte auch heute Abend he will come at a time when everything seems to be normal. Er wird nämlich zu einem Zeitpunkt kommen, wo alles so ganz normal erscheint. They're eating and drinking and giving in marriage. Sie essen und trinken und sie werden zu heiraten. And one of these days, somebody's going to be standing at their wedding altar. Und eines Tages wird da jemand bei seinem Hochzeitsaltar stehen. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da. And all of a sudden, ba ba ba ba ba ba ba. It's like, oh no. Oh no, gone. Oh man. In the twinkling of an eye. Mit einem Augenblick. And they say it, the twinkle of an eye is so fast. Und das heißt, dass ein Augenblick, also ein Blinzeln mit dem Auge, so schnell ist. It's the time that it takes light to go from the front of your eye. I think it's through your retina. Und das geht so fast, also es geht so schnell. Wie ungefähr das Licht praktisch braucht, um einmal durchs Auge zu dringen. In the twinkling of an eye, we will be changed. Im Moment eines Augenzwinkerns werden wir verwandelt and werden. And we will be caught up to be with the Lord in the air, in the clouds. Und wir werden entrückt werden, wir werden emporgerissen werden, um den Herrn zu treffen in den Wolken. And we go to heaven. Und so werden wir gen Himmel fahren. We will have the Bema Seat Judgment. Und dort wird dann der Bema sitzt, also das Richterstuhl Christi stattfinden. Also First Corinthians 3. 1. Korinther 3. Romans 14, 12. Römer 14, 12. Der Richterstuhl Christi Rome. Für die Romans Gläubigen. 14, 12. Römer 14, Vers 12. 2. Korinther 5, 10. Doch erwähnt 2. Korinther 5, Vers 10. we stand before the Lord. Da stehen wir vor dem Herrn. And after this, und danach, we have the marriage supper of the Lamb. Findet das Hochzeitsmahl des Lammes statt. Some people believe it happens in heaven. Einige glauben, dass es im Himmel ist. Some people believe it happens when we get to the earth. Einige glauben, dass das Hochzeitsmahl selbst erst stattfindet, wenn wir but auf der when, Erde sind. When Jesus comes back in Revelation 19, wenn Jesus wiederkehrt in Offenbarung Kapitel 19, we are on those horses. Dann sitzen wir auf diesen Pferden. All of heaven comes with him. Denn der ganze Himmel kommt er herab mit ihnen. When we're raptured, wenn wir entrückt werden, we receive our immortal body. Dann empfangen wir unseren unsterblichen Leib. This is also John 5:28. Auch zu finden in Johannes 5, 5:28. Vers 28. Okay. It says, "Marvel not." Wundert euch nicht. Because you will be changed. 28. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, deine Stimme hören. This is the rapture. Und vorkommen werden die einen, wenn man die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses geübt haben zur Auferstehung des Gerichts. The believers will be raptured before the tribulation. Die Gläubigen, sie werden auferstehen vor der Trübsal. The unbelievers will be raptured at the end of the millennium. No, they will be raptured. Sorry, at the beginning. No. At the where are they get raptured? No, they get to the white throne judgment. Revelations 20. Right, it's at the end. At the end of the millennium, there's a resurrection unto judgment. Am Ende des Millenniums wird es eine Auferstehung zum Gericht geben der Ungerechten. So, what are we're not looking for Antichrist. Wir suchen jetzt nicht den Antichristen. We're looking for Christ. Wir suchen vielmehr den Christus. If you believe in the post-tribulation, you're looking for Antichrist. Wenn du an die Entrückung nach der Trübsal glaubst, dann suchst du eigentlich eher nach dem Antichristen. Which says Jesus can't return until Antichrist rules the world for 3.5 years. Weil es ja heißt, dass Jesus nicht wiederkehren kann, bis nicht der Antichrist für 3.5 Jahre actually, die Welt beherrscht hat. Even longer. Da eigentlich kann man sagen noch länger. He persecutes the Jews for 3.5 years. Aber für 3.5 Jahre. Verfolgt er die Juden. But he already appears at the beginning of Revelation 6. Aber er tritt schon auf am Anfang der Trübsal, das heißt mit Kapitel 6. And just to close, it says comfort one another with these words. Tröstet einander mit diesen Worten. If it's at the end, there's no comfort. It's like, wenn es am Ende geschieht, dann ist da kein Trost darin. Wow, dann gehen wir da mitten durch. I gotta go through the tribulation. Oh Mann, ich muss mitten durch die Trübsal durchgehen. Wow, the 666 and all this. Wahnsinn, all diese Geschichten. And so we have a great. This is just a wonderful opportunity. Es ist eine wunderbare Gelegenheit. To understand that when the church age ends. Um zu verstehen, dass wenn das Gemeindezeitalter am Enden wird. All hell will break loose on the earth. Dann wird die ganze Hölle auf der Erde losbrechen. The wonderful thing is that we have such an opportunity now. Aber die wunderbare Sache ist, dass wir so eine Gelegenheit jetzt haben, unseren Glauben weiterzugeben. But remember, we're in a church of Laodicea. Aber erinnert euch daran, wir sind in einer Gemeinde von Laodicea in diesem Zeitalter. There's 1,200,000,000 people on earth who say they're Christians. Es gibt 1,2 Milliarden Menschen auf der Erde, die behaupten, dass sie Christen sind. But it's not true. Aber das ist nicht wahr, dass sie alle Christen sind. If that was true, wenn das wahr wäre, we would have the world evangelized already. Dann wäre die Welt bereits evangelisiert. But it's the church at this age, the professing church, is a sick church. Aber genau in diesem Zeitalter, wo wir uns befinden, ist einfach die zumindest bekennende Gemeinde eine eher kränkelnde Gemeinde. So, just to end. Um abzuschließen. We are waiting for a trumpet to sound any moment. Auf diesen Posaunenschall, der jeden Moment eintreten kann. Okay. Yeah, one more thing. Noch ein Punkt. The 300 million who were sheep. Die 300 Millionen, die da Schafe gewesen sind. They got saved during the tribulation. Die während der Trübsal errettet wurden. And they got saved through 144,000 Jewish evangelists. Also ihre Rettung wird wahrscheinlich im Zusammenhang stehen mit den 144,000 Zeugen, Juden, die also extrem stark evangelisieren. 12,000 from every tribe. Es beschrieben, das sind 12,000 von jedem Stamm. And that's in Revelation 7 and 14. Beschrieben Offenbarung Kapitel 7 Vers 14. And also the two witnesses in Revelation 11. Auch Kapitel 7 und Kapitel 14. Yeah. And then two witnesses in und Revelation 11. Dann aber 11. Wird auch viele Leute werden sich bekehren durch das Zeugnis der zwei Zeugen in Offenbarung who Kapitel are killed. 11. Die zwei Zeugen werden zunächst umgebracht. These two witnesses, maybe Moses and Elijah, diese zwei Zeugen, die vielleicht Moses und Elia sein könnten, killed, sie werden umgebracht. Their bodies lay in the street for like 3 days or so. Ihre Leiber werden einfach als Leichname auf den Straßen liegen gelassen. And then they rise from the dead. Aber plötzlich tun sie vom Toten wieder auferstehen. And it says the whole world watches it. Und die ganze Welt beobachtet dies. What does that tell you? Was sagt uns das? CNN. CNN. It was not possible any other time in history. Es war noch nie zuvor so möglich. The whole world will watch them rise from the dead. Die ganze Welt wird zuschauen, wie sie da vom Toten wieder auferstehen. Millions of people will get saved at this time. Und so werden Millionen von Menschen zu diesem Zeitpunkt errettet werden. But we are not here. Aber wir werden das nicht von hier aus sehen. According to this view. Also gemäß dieser Sichtweise, die man verknüpft mit der Entrückung vor der Trübsal. Let's pray. Okay, Lord, I pray for. Thank you tonight, Lord. Herr, danke, Herr. For all these wonderful verses. Für all diese wunderbaren Verse. And the promise of your coming. Und für die Verheißung deines Kommens. And the trumpet that will sound. Und die Posaune, die erschallen wird. And I pray that we would be ready. Und ich bitte darum, dass wir dann bereit sind. And that we could bring many people with us before the trumpet sounds. Und dass wir dann viele mit uns bringen können, bevor diese Posaune erschallt. This house of the Lord that we have. Und dass dieses Haus des Herrn, was wir hier haben. Packed with people. Das einfach voll ist mit Leuten. Praising and worshiping you. Mit Leuten, die dich preisen und dich anbeten. When you return. Wenn du wiederkehrst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.